lucky people. A revolutionary mobile phone. We're gonna play a game that's funny. Get the, get the, get the money. Sie warten auf ihr Handy. A revolutionary. Sie können nicht ohne. Oh, shit. Faul. Es war einmal. An alle, die anders denken. Die Rebellen. Die Idealisten. Und seid ihr Mac-süchtig? Nö, aber iPad. Beides. Es war einmal. Die Visionäre. Die Querdenker. Don't Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. A revolutionary mobile phone. Fehlt den Leuten auf einmal 100% Kommunikation? Die sich in kein Schema pressen lassen. Es war einmal. Dabei kamen wir auf das Wort iSlave. Da sind zum einen die vielen Apple-Fans, die Apples Produkte lieben und mit ihrem Geld die Firma stärken. Zeigt uns mal, wie geil ihr Apple findet. Dabei kamen wir auf das Wort iSlave. Möchten wir auf die Lage der Arbeiter aufmerksam machen, die ohne anständige Arbeitsverhältnisse für Apple die Produkte herstellen? Und seid ihr Mac-süchtig? Nö, aber iPad. Beides. Fühlten die sich aber veräppelt. Now we're gonna start with a revolutionary user interface. I thought I heard the captain say. Pay me my money down. Um den Zinsstein zu waschen, braucht man Wasser. Und wo Wasser ist, sind Malaria-Mücken. Über 30 wird hier kaum jemand. Ma is a sailing bee. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. In dieser Fabrik stellen die Arbeiter iPhones her. Ihr Lohn ist so gering, dass sie sich selber keins kaufen können. Pay me my money down. Weil man alles damit machen kann. Und meine Freundin nennt immer auch ein iPhone. Von daher telefonieren wir dann mit der Kamera. Sie warten auf ihr Handy. Sie können nicht ohne. Apple weiß alles. In dem Moment, wo sie es an ihrem Rechner reintun, an alle, die anders denken, weiß Apple sofort, welche Programme drauf sind, was sie reingeschrieben haben. Is a revolutionary mobile phone. Einige der Arbeiter hielten zwei Elektroden in den Händen und Funken stoben heraus, Gas trat aus. Also ging ich zu der Arbeitsgruppe und fragte die Arbeiter, ob sie ihre Arbeit für sicher halten oder ob das ausströmende Gas giftig sei. It's a factory. My gosh, I mean, they've got restaurants and movie theaters and hospitals and swimming pools and I mean, it's a pretty nice factory. Fühlten die sich aber veräppelt. Revolutionary products of this class. Now we're gonna start with a revolutionary user interface. In jedem Raum bei Apple eine Kamera steht und sogar in vielen ein Mikrofon und das permanent jeder Mitarbeiter überwacht wird. Und wissen die Mitarbeiter das? Ja. An alle, die anders denken. We're gonna play a game that's funny. Get the money. Veräppelt.